Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Lob gebührt, alles Lob gebührt Allah, dem Alleinigen, dem Beständigen, dem Ewigen, dem Allmächtigen, dem Allhörenden, dem Allsehenden. Ihn allein bitten wir um Hilfe und ihn bitten wir um Rechtleitung. Denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, für den gibt es niemanden, der ihn in die Irre führen könnte. Und denjenigen, den Allah in die Irre führt, für den gibt es niemanden, der ihn recht leiten könnte. Wir sind immer noch im Zakat über die Vierfüßler unter dem Vieh. Und wir haben gesagt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man zum Beispiel eine Herde von Tieren hat, von Schafen hat, und die Herde ist allerdings gemischt aus kranken Tieren und aus gesunden Tieren. Und man hat also eine Mischung aus gesunden Tieren und aus kranken Tieren und aus großen und kleinen Tieren. Weil wir haben gesagt, man muss nicht von seinen besten Tieren geben und man darf nicht von seinen schlechtesten Tieren geben. Also man gibt dem von dem Durchschnitt, den man hat. Was ist der Durchschnitt und wie errechnet man ihn? Und wir haben gesagt, dass man nur von den kranken Tieren geben darf, wenn auch alle Tiere krank sind. Und dass man nur von den guten Tieren gibt, wenn alle Tiere auch gut sind. Und was macht man, wenn man die gemischt hat, haben wir gesagt, der Hirte kann einfach schauen, wie groß ist der Anteil derjenigen Tiere, die klein sind. Und wie groß ist der Anteil derjenigen Tiere, die groß sind. Und dann macht er einfach, rechnet er prozentual aus. Und dann angenommen sind 60% seiner Tiere sind groß und 40 sind klein und er muss 10 Tiere als Zakat geben, dann gibt er einfach 6 Tiere von den großen und 4 Tiere von den kleinen und so gibt er prozentual einfach von jedem Anteil das, was er geben muss. Na, zu den Angelegenheiten bei den Vierfüßlern gehört auch, was untersucht werden muss, wenn die Tiere gemischt sind. Wenn die Tiere gemischt sind untereinander, und sie gehören jeweils einer oder zwei verschiedenen Personen. Also man hat eine Menge von Tieren, für die man Zakat bezahlen muss. Und diese Tiere gehören allerdings zwei Personen. Und die sind untereinander gemischt. Die erste Art der Mischung ist, wenn zum Beispiel die gesamten Tiere untereinander gemischt sind und man nicht erkennen kann, zu welchem Besitzer diese Schafe gehören, weil sie keine Markierungen haben oder ähnliches. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, und man weiß eben bei der ersten nur den prozentualen Anteil. Man weiß, mir gehört die Hälfte, mir gehört ein Viertel und so weiter und so fort. Und dem anderen gehört eine Hälfte oder drei Viertel. Die zweite Möglichkeit der Vermischung ist, dass man unterscheiden kann, welche Tiere wem gehören. Allerdings sind diese Tiere zum Beispiel auf dem gleichen Feld. Und dadurch kann es sein, dass unter Umständen die Anzahl der Schafe meines Scharikes, das heißt meines Mitbesitzers oder meines Kompagnons, entscheidend ist für den Nisab. Also normalerweise schaue ich nur auf meine eigene Anzahl von Tieren, die ich habe. Aber allerdings, wenn seine Schafe und meine Schafe auf dem gleichen Gelände sind, dann kann es unter Umständen sein, dass seine Tiere, wenn geschaut wird, ob der Nisab erreicht wird, zu meinen Tieren hinzugefügt wird und dann geschaut wird, ob der Nisab erreicht wird. Und zwar gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung dafür, dass man für alle Tiere insgesamt den Zakat zahlen muss, was offensichtlich ist, warum behandelt man diese Angelegenheit? Weil es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel 20 Schafe habe und er hat auch 20. Bei 20 muss man keinen Zakat zahlen, aber bei 40 schon. Also es ist entscheidend schon, ob man die Tiere zusammenrechnet oder nicht zusammenrechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen muss man für die gesamte Menge von Tieren den Zakat bezahlen. Die erste Voraussetzung ist, dass insgesamt natürlich der Nisab erreicht wird. Sonst ist es uninteressant. Wenn also wenn die Zahl zusammen weniger als 40 ist bei den Schafen, wie wir gesagt haben, dann braucht man natürlich keinen Zakat bezahlen. Die zweite Voraussetzung ist, dass diejenigen, Besitzer dieser Schafe zu denjenigen gehören, die Zakat zahlen müssen. Also wäre es ein Kafir und ein Muslim, dann würde man von dem Kafir sowieso nicht die Zakat verlangen und dann würden auch nicht seine Tiere zu den Tieren des Muslims dazu gerechnet werden. Die dritte Voraussetzung ist, dass diese Tiere sich den gleichen Marah teilen. Marah ist derjenige Ort, an dem sich die Schafe zurückziehen oder Tiere zurückziehen, um sich auszuruhen und um zu schlafen. Genauso müssen sie sich die Weide teilen, auf der sie umherlaufen, und also von dem Gras, von dem sie fressen und da, wo sie sich tagsüber aufhalten. Des Weiteren, was auch dazu gehört, zu dieser dritten Voraussetzung, ist, dass sie an der gleichen Stelle gemolken werden. Dass sie an der gleichen Stelle gemolken werden. Also wenn jemand seine Tiere an einem anderen Ort gemolken wird, als die eigenen Tiere, dann würde man diese Tiere nicht zusammenrechnen. Und genauso muss wenn es einen Ziegenbock gibt, das die Weibchen befruchtet, dann muss das gleiche Ziegenbock sein für alle Schafe, für die Schafe von dem ersten Besitzer, als auch für die Schafe vom zweiten Besitzer. Gäbe es also zwei verschiedene, dann würden das als zwei verschiedene Herden betrachtet werden. Und ebenso, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind praktisch alle diese Tiere wie ein Vermögen zu betrachten. Und der Grund dafür ist, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat: La yujma'u bayna mutafarriq, wa la yufarraqu bayna mujtami', khashyat as-sadaqa. Das heißt, wenn Tiere getrennt sind, werden sie nicht vereint. Und wenn sie nicht getrennt und sie werden nicht getrennt aus Angst vor der Sadaqa, also vor dem Zakat. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية. Und wenn sie vermischt sind, dann muss und man also gemeint ist, wenn sie vermischt sind und jeder kennt seinen Anteil, dann muss jeder seinen prozentualen Anteil abgeben. Der Hadith ist sahih und bei At-Tirmidhi und Abu Dawud und Ibn Majah und At-Tirmidhi hat gesagt, er ist Hasan. Und was bedeutet das dann im konkreten Fall? Zum Beispiel, wenn zwei Leute zusammen 40 Schafe besitzen und der eine von ihnen hat 39 und der andere hat nur ein einziges, dann würde ja, wenn diese Voraussetzungen, die wir gerade erwähnt haben, erfüllt sind, müsste man insgesamt ein Schaf abgeben, wie wir beim letzten Mal gesagt haben. Dann müsste einfach die Person, diejenige, die Also sie müssten insgesamt ein Schaf abgeben. Und in diesem Beispiel, wo der eine 39 besitzt und der andere ein Schaf besitzt, muss der eine nur ein Viertel Schaf geben. Entschuldigung, das, wie heißt es, das, das Viertel eines Zehntel eines Schafes und der andere muss den Rest abgeben. Also man rechnet den prozentualen Anteil ab, den man abgeben muss. Und wie ist das in der Praxis möglich? Man kann das mit Geld machen. Also man weiß ja, was ein Schaf an Wert kostet und ein Vierzigstel sind 2,5%. Und insofern weiß man, wenn ein Schaf zum Beispiel 100 € kostet, dass man wie viel zahlen muss? 2,5 Euro zahlen muss. Und dann hat man seinen Vierzigstel Anteil bezahlt und der Rest müsste dann derjenige bezahlen, der die 39 besitzt. Allerdings gibt man natürlich ein Schaf raus und nicht ein nicht Geld. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel es 40 Menschen sind, 40 Besitzer, die sich alle eine Herde teilen und jeder von ihnen besitzt ein einziges Schaf, dann ebenso müssen sie ein Schaf herausgeben und jeder von ihnen muss ein Vierzigstel übernehmen von einem Schaf. Und der einzige oder die eine zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Ahmed, rahimahullah, dass er gesagt hat, dass wenn man selbst Schafe besitzt, also er war der andere Ansicht als die anderen, er hat gesagt, wenn man selbst viele Schafe besitzt und diese Schafe auf zwei verschiedenen Weiden sind, also der eigene Besitz ist getrennt und nicht auf einem einzigen Ort und erfüllt nicht diese Voraussetzungen, dann hat er das als zwei verschiedene Vermögen betrachtet, entgegengesetzt zu dem, zu der Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und die Ansicht der Mehrheit der Ulama ist die richtigere Ansicht, weil es ja wie ein eigenes, weil es ja das einzige, weil es ein eigenes Vermögen ist und nicht als getrenntes Vermögen betrachtet wird. So viel zu dem Zakat. Und das, was ich gesagt habe, was die Schafe gesagt habe, gilt natürlich für alle Behematul An'am, das heißt für Al-Ghanam, für die Ziegen und Schafe, für die männlichen und weiblichen, dann für die Kamele, seien es Dromedare oder Kamele, und gilt auch für die Kühe und Stiere und Büffel, wie wir erwähnt haben. Ja. Das nächste Kapitel geht über die Zakat für das Getreide, für die Korn, für das Korn und für alle Früchte und für Honig und für Bodenschätze und für Rikaz, was wir gleich sehen werden, was Rikaz ist, hat eine bestimmte Bedeutung im Fiqh. Zunächst einmal, der Beleg dafür, dass man für diese Sachen Zakat bezahlen muss, ist die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah auf der Seite 45, Vers 267. Er sagte: O die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen. Der Vers ist allgemein. Und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und Zakat wird auch Nafaqah bezeichnet auf Arabisch oder Sadaqah bezeichnet auf Arabisch, wie es im Koran auch erwähnt ist. Und es ist vielfach überliefert in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der gereinigten Sunna, das heißt in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es Pflicht ist, Zakat zu bezahlen für Getreide und für Korn und für Früchte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch klar gemacht, ab welchen Mengen derjenige Landwirt oder Bauer Zakat bezahlen muss für das, was er erntet. Und die Muslime sind auch sich darüber einig, damit sind gemeint die Gelehrten dieser Umma sind sich darüber einig, dass es Pflicht ist, Zakat zu bezahlen in Bezug auf Weizen, auf Gerste, auf Datteln, auf Trauben, Rosinen. Und Rosinen sind ja getrocknete Trauben. Und auch auf Reis und Hirse und auf alle anderen Arten von Korn. Auch Bohnen oder Linsen. Überhaupt alle Linsen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Laysa fima duna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqa. Das heißt, wenn die Menge an Korn oder an Datteln nicht 5 Awsaq überschreitet, das ist eine Einheit, eine bestimmte Einheit, die wir gleich erwähnen werden, dann ist keine Sadaqa-Pflicht, also ist kein Zakat-Pflicht. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, fima saqati as-sama' wal-uyun al-ushr. Das, was vom Himmel und von den Wasserquellen bewässert wird, dafür muss man ein Zehntel abgeben. Und all dies sind Belege, also Wasserquellen, auch Flüsse oder Bäche, all dies sind Belege dafür, Hadith al-Bukhari, dafür, dass es Pflicht ist, für solche Sachen Zakat abzugeben. Und in der Aussage des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, wenn es weniger sind als 5 Awsaq, dann muss man keine Sadaqa geben. Darin ist ein Beleg, dass diejenigen Dinge, die anders gemessen werden als mit Keil, wie wir gleich sagen, wie wir gleich erwähnen werden, dafür muss man keine Zakat bezahlen. Wie dem auch sei. Zakat ist Pflicht für Früchte, für Datteln, für Rosinen und ähnliches. Alles, was gemessen wird. Und zwar gemessen wird mit dem Maß, wie es damals gemessen worden ist. Keil ist alles, was gemessen wurde, irgendwie mit Handvoll. Hafna. Das ist eine Handvoll. Ein Sa', wie wir erwähnt haben, beim Hajj Ein Sa', wie wir erwähnt haben, beim Hajj sind vier Hafnat oder Hafanat. Das heißt, vier Hände voll sind ein Sa'. Das haben wir erwähnt. Und der Prophet sallam, hat hier gesagt, fünf Aussaq. Aussaq ist der Plural von Wasaq. Ein Wasaq sind 60 von diesen Sa'. Ein Wasaq sind 60 von diesen Sa'. Und er sagte 5 von diesen Aussaq. Also rechnen wir zusammen und dann wissen wir, ab welcher Menge man Zakat zahlen muss für die Dinge, die so gemessen werden oder wurden. Und zwar ein Sa' sind 4 Hände voll, also 4 Hafnat, also 4 mal 4 mal 60, weil er gesagt hat, ein Wasaq sind 60 Sa', also 4 mal 60 und dann nochmal 5, weil er gesagt hat, erst ab 5 Aussaq, und dann wissen wir, dass erst ab 1200 Hände voll von einer von diesen Sorten, dann muss man dafür Zakat bezahlen. Und man sollte sich nicht richten an das, was heute gemessen wird mit Kilogramm, damit die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wiederbelebt wird. Und das Gewicht war auch eine bekannte Sache damals. Es ist ja nicht irgendwie unbekannt gewesen. Gewichte mit Gewichten und Wagen hat man schon seit Ewigkeiten gemessen. Und was manche Ulama gesagt haben, dass erst eine Voraussetzung für die Pflicht des Zakat in diesen Dingen ist, dass man es auch aufbewahren kann, wie zum Beispiel Rosinen. Das ist keine gültige Voraussetzung. Auch wenn man Sachen nicht aufbewahren kann, wie zum Beispiel Trauben, weil sie schlecht würden, dann muss man trotzdem dafür Zakat bezahlen. Und das ist keine Voraussetzung, dass man die Sachen aufbewahren kann. Daraus ergibt sich, dass Dinge wie Orangen, Äpfel, Bananen und andere Früchte oder auch Gemüsesorten wie Kartoffeln und ähnliches, dass man alles dafür keinen Zakat bezahlen muss, weil es nicht zu den Dingen gehört, die auf diese Art und Weise gemessen werden. Sondern diese Früchte oder Gemüsesorten werden entweder per Stück verkauft oder sie werden gewogen. Zur Voraussetzung dafür, dass man Zakat bezahlen muss, also ich habe vorhin etwas falsch gesagt, und zwar wir haben gesagt, dass ein Hafna ist das gleiche wie ein Mudd, ist einfach eine Handvoll, und 4 Amdad sind ein Sa', das war richtig, was ich gesagt habe. Hafna ist ein anderer Ausdruck für Mudd, und 4 von diesen Hafnat ist ein Sa'. Und die Voraussetzung dafür, dass die Zakat Pflicht wird, ist, dass man erstmal diese Mindestanzahl an Mengen hat. Erst dann ist es Pflicht. Und wenn man es natürlich dann, es gilt hier nicht die Voraussetzung, dass man es ein Jahr besessen hat. Es gilt hier nicht die Voraussetzung, dass man es ein Jahr besessen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Also gibt den Pflichtanteil ab, oder das Recht der Armen ab, an dem Tag, an dem ihr pflückt oder erntet. Und deswegen, der Zakat ist in diesen Sachen nicht Pflicht, wenn ein Jahr umgegangen ist. Und deswegen wird es getrennt von dem Zakat, den wir vorhin erwähnt haben. Nächste Voraussetzung bei den Früchten ist, dass sie anfangen, reif zu werden. Und jede Frucht hat andere Anzeichen, wenn sie reif werden. Also manche Früchte werden dadurch reif, dass sie eine bestimmte Farbe annehmen. Manche Früchte werden dadurch reif, dass sie einen bestimmten Geruch annehmen. Und manche Früchte werden dadurch reif, dass sie einen bestimmten Geschmack annehmen. Erst dann muss man dafür Zakat bezahlen. Und auch erst dann darf man sie verkaufen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man Früchte verkauft, bevor sie anfangen reif zu werden. Und dass man Korn verkauft, bevor es hart wird, bevor die Haut davon hart wird. Denn bei Korn ist am Anfang die Hülle des Korns weich, und erst wenn es langsam fest wird und hart wird, dann darf man es erst verkaufen, und erst dann muss man auch dafür Zakat bezahlen. Vorher braucht man dafür keinen Zakat bezahlen. Also, nochmal zusammengefasst, erstmal musst du den Nisab erreichen, die 5 Aussaq, diese 1200 Hände voll. Und dann muss man auch im Besitz dessen sein, während man zur Pflicht von Zakat aufgerufen wird. Wenn man also zum Beispiel am Tage vom Zakat, also am Tage, wo man jetzt erntet, nicht genug Aussaq zusammenbekommt, also deutlich, also weniger, und wenn es nur eine Handvoll weniger ist als das, was angegeben ist, dann muss man dafür keinen Zakat bezahlen, auch wenn man zum Beispiel danach, einen Tag später, zum Beispiel eingekauft hat. Man hat zum Beispiel eine Landwirtschaft von Weizen und es waren 4 Aussaq insgesamt und am einen Tag nach dem Zakat kaufe ich mir noch einen Wasaq dazu, dann muss ich dafür keinen Zakat bezahlen, weil ich nicht im Besitzer dessen war und weil es auch nicht von der Erde dort entstanden ist. Na, oder wenn man es irgendwie geschenkt bekommen hätte oder irgendwie dazu im Besitz, das irgendwie in den Besitz hineingekommen ist. Es gibt zwei Ansichten unter den Ulama über diejenigen Arten von Früchten und Getreide, die gewachsen werden, die auf dem Feld wachsen, ohne dass man sie begießt, ohne dass man überhaupt etwas dafür tut. Ohne dass man überhaupt etwas dafür tut, also etwas, das wild wächst. Da gibt es zwei Ansichten, manche sagen, dass man dafür Zakat geben muss und manche sagen, dass man dafür keinen Zakat geben muss. Na, was ist die Menge, die man was ist die Menge, die man abgeben muss an Zakat bei diesen Früchten? Angenommen, es hat jetzt 5 Aussaq erreicht, aber ab wann, ab wie viel muss man abgeben von dieser Menge, die man geerntet hat? Da unterscheidet der Gesetzgeber aus Barmherzigkeit mit den Dienern Allahs zwei Unterschiede macht er. Der eine Unterschied ist, oder die erste Kategorie von Früchten sind diejenigen, die man nicht bewässern musste selbst. Also irgendwelche Früchte, die wachsen auf Bäumen oder Pflanzen, die man nicht extra bewässern musste, sondern diejenigen, die durch fließendes Wasser bewässert wurden oder durch Überschwemmungen oder durch Wasserflut oder durch Wasserströme oder durch Bergwasser oder durch Bodenwasser, Bäume, die sich einfach vom Bodenwasser zu trinken nehmen. Für all diese Sachen muss man nur ein Zehntel abgeben von dem, was man besitzt. Und das, der Grund dafür ist, dass es im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu überliefert ist, dass er sagte, fima saqat as-sama'u. Das heißt, diejenigen Dinge, die vom Himmel bewässert worden sind, und oder von den Wasserquellen, oder die sich selbst vom Wasserboden ernähren, dafür muss man ein Zehntel abgeben. Und bei Muslim heißt es über Jabir radiallahu anhu überliefert, das was durch die Flüsse und durch die Wolken bewässert wird, dafür muss man ein Zehntel abgeben. Diejenigen Dinge allerdings, die man selbst bewässern muss von den Früchten und von den Getreidesorten, zum Beispiel durch einen Eimer aus dem Brunnen, dafür muss man nur die Hälfte eines Zehntels abgeben, also ein Zwanzigstel abgeben. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith von Ibn Umar überliefert, وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. Der Hadith ist bei Bukhari. Das heißt, das Nadh ist das, was man durch zum Beispiel Eimer bewässert oder wenn es Tiere zum Beispiel gibt, wie damals und vielleicht auch heute noch, Tiere, die an Seilen ziehen, wodurch Eimer von einem Brunnen hochgezogen werden. Für diese Sachen muss man dann nur ein Zwanzigstel, also die Hälfte eines Zehntels von dem Ernteertrag abgeben. Na. Und manche Ulama sehen das Einpflanzen als eine Mühe. Das Einpflanzen selbst als eine Mühe, aber richtiger ist, dass es nicht zählt und dass es zu den Standardsachen gehört, die ein Bauer sowieso machen muss. Und das zählt nicht als Voraussetzung, sondern das einzige entscheidende Kriterium ist, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat im Hadith, ob es eben bewässert wird durch Allah subhanahu wa ta'ala ohne unsere Hilfe oder ob wir selbst irgendwie diese Früchte und diese Getreidesorten bewässern müssen. Aber heutzutage wird vieles auch maschinell gemacht und das, was maschinell bewässert wird, braucht auch viel Mühe das, was maschinell bewässert wird, braucht auch viel Mühe. Nicht die Sache selbst, aber die Instandhaltung von diesen Maschinen und so weiter und so fort. Und deswegen, weil das auch Geld kostet, braucht man dafür, inshallah, nur die Hälfte eines Zehntels abgeben. Ähnlich wie die Tiere, die das Wasser gezogen haben aus dem Brunnen. So ähnlich vergleicht man einfach die Maschinen, die man heutzutage, Bewässerungsanlagen und ähnliches. Und wenn Pflanzen zum Beispiel 6 Monate lang mit Mühe gegossen werden und 6 Monate lang einfach vom Himmel begossen werden, dann muss man einfach 3/4 von 1/10 abgeben. 3/4 von 1/10. Warum? Man kann es gerne nachrechnen, aber ganz einfach, wenn es ein Jahr lang, das ist ohne Mühe, begossen wäre, dann müsste man ja 1/10 abgeben. Jetzt muss man aber nicht 1/10 abgeben, sondern 1/10 gibt, man gibt aber nur von der ersten Hälfte die Hälfte von 1/10. Und von der, wie heißt das, von der zweiten Hälfte gibt man nicht die Hälfte, sondern 1/4. Die Hälfte von der ersten Hälfte. Denn man muss für das, was durch Mühe durch eigene Bewässerung gewachsen ist, dafür muss man ja nur die Hälfte 1/10 abgeben. Und somit ist 1/2 plus 1/4 sind 3/4. Und deswegen muss man nur 3/4 1/10 abgeben. Und der Zeitpunkt, wann Zakat Pflicht wird, bei den Korn, ist, wie wir gesagt haben, sobald die Hülle oder die Haut von diesem Korn hart wird. Vorher darf man es nicht verkaufen. Und bei den Früchten dann, wenn sie langsam reif werden, indem sie zum Beispiel langsam rote Farbe annehmen oder gelbe Farbe annehmen, das ist natürlich unterschiedlich von Frucht zu Frucht. Wenn man es allerdings danach verkauft, dann muss man nicht Zakat als Käufer bezahlen, sondern der Verkäufer muss natürlich die Zakat bezahlen. Und der Zakat lastet niemals auf den Käufer. Na, und Zakat muss man herausgeben von demjenigen Korn, was man gereinigt hat. Man muss es reinigen von jeglichen Schmutz wie Mist und ähnlichem und auch von den Schalen. Und was entscheidend ist, ist die trockene Version von diesen landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Bezug auf das Korn, wie zum Beispiel oder auch in Bezug auf die Trauben. In Bezug auf die Trauben ist entscheidend, ob die Rosinen, also die getrockneten Trauben, diese 5 Aussag an Trauben erreichen oder nicht. Denn der Zakat wird auch in Form von Rosinen genommen. Denn so ist es angeordnet worden und überliefert worden. Und derjenige, der abschätzen sollte, zur Zeit des Propheten, der sollte immer abschätzen, als wären es Rosinen. Es gibt ein Hadith, der überliefert ist, bei Abu Dawud al-Nasai, Tirmidhi und in Al-Jami'. Und zwar heißt: إذا أخرستم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. Das heißt, wenn ihr abschätzt, dann zieht ein Drittel davon ab. Dann zieht ein Drittel davon ab oder zieht ein Viertel davon ab. Und das heißt also, der Experte, der schätzt, wie viele Früchte an den Bäumen hängen, er schätzt die Menge ab und dann zieht er davon ein Drittel ab oder ein Viertel ab und danach bestimmt er erst von dem übrig gebliebenen nach dem abgezogenen, danach bestimmt er erst, wie viel der Besitzer an Zakat bezahlen muss. Und dieser Hadith ist zwar schwach, allerdings handeln die Mehrheit der Gelehrten nach ihm. Und der Grund oder die Weisheit, die dahinter steckt, dass man ein Drittel und ein Viertel abziehen soll, ist denn, Früchte können noch kaputt gehen, selbst nachdem sie anfangen reif zu werden, indem sie zum Beispiel dass Tiere davon essen. Oder manche von ihnen fallen noch runter. Oder man will manche verschenken, wie es üblich ist. Und deswegen hat der Gesetzgeber es einem einfacher gemacht. Und man muss nicht von der gesamten Menge, die an den Bäumen wächst, Zakat bezahlen, sondern erst nachdem ein Drittel oder ein Viertel abgezogen ist. Na. Also auch wenn dieser Hadith schwach ist, so ist Al-Khars, nennt man das auf Arabisch, diese Art von Abschätzung von einem Experten, gesetzlich. Und überhaupt, dass das abgeschätzt wird, ist auch überliefert, denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er nach Medina gekommen ist, Medina lebte von der Landwirtschaft und die Juden waren dort. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sah es als angemessen, dass die Juden dort bleiben und dass sie die Landwirtschaft, die sie haben, weiter betreiben. Und deswegen hat er Abdullah ibn Rawaha immer nach Khaybar geschickt, radiallahu anhu, immer nach Khaybar geschickt, um zu schätzen, wie viele Datteln auf den Palmen hängen. Und dann erhielten die Muslime die Hälfte und die Juden erhielten die andere Hälfte. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und er ist Hassan. Das ist ein Beweis dafür, dass das Abschätzen gesetzlich ist. Und in Bezug auf den Honig gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Bei Imam Ahmad, rahimahullah, er war der Ansicht, dass man dafür Zakat bezahlen muss. Und er stützte sich auf den Hadith von Abdullah ibn Amr, den er über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert hat. Und zwar, annahu akhadha min al-asari al-ushur. Dass er vom Honig ein Zehntel zu nehmen pflegte. Der Hadith ist bei Ibn Majah und er ist Hassan und Sahih. Und die Mehrheit der Ulama, unter ihnen Imam Malik und al-Shafi'i, sie sagten, dass man für Honig keinen Zakat bezahlen muss. Und sie stützten sich auf den Hadith von Abi Sayyara al-Mut'i. Er sagte, قال, قلت يا رسول الله, إنني نحنا قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. Und der Hadith ist über Ibn Majah und Hassan. Und zwar sagte der Gesandte, kam Abu Sayyarah al-Muta'i zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte zu ihm, O Gesandte Allahs, ich habe Bienen. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, gib ein Zehntel davon ab. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, dann sagte er zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandte Allahs, schütze sie für mich. Also sollte dieses Gebiet, wo er besitzt und wo seine Bienen sind, schützen für ihn. Und dann schützt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses Gebiet für ihn. Und die Mehrheit der Ulama haben deswegen den Hadith, wo man ein Zehntel abgeben muss vom Honig, so verstanden, dass es nur für die Situation gilt, dieser einen Person. Das heißt, sie hat ein Zehntel dafür abgegeben, dass sein Gebiet geschützt wird vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und nicht, dass man vom Honig ein Zehntel wegnehmen muss. Und sie haben auch die Hadithe, die diesbezüglich überliefert worden sind, dass man Zakat für Honig abgeben muss, für schwach erklärt. Und unter ihnen Imam al-Bukhari und al-Tirmidhi, sie haben gesagt, dass all diese Hadithe schwach sind. Und der Shafi'i, rahimahullah, hat auch gesagt, dass der Hadith, das, wofür man ein Zehntel abgeben muss, schwach ist. Und Ibn al-Munzir ebenso. Allahs Barmherzigkeit möge auf ihnen allen sein. Insofern, wenn man der Ansicht ist, dass man dafür geben muss, gibt man ein Zehntel ab. Und wenn man das macht, ist es besser und man kommt Allah subhanahu wa ta'ala näher. Allerdings kann man nicht mit Gewissheit sagen, dass es Pflicht ist, dafür Zakat zu geben. Aber Zakat muss man auch geben für alles an Bodenschätzen. Aufgrund des Verses, den wir vorhin vorgelesen haben. Wo ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und darin ist alles, alle Bodenschätze sind darin beinhaltet. Und dazu gehören natürlich auch die bestimmte Arten von Früchte oder bestimmte Arten von Korn. Aber dazu gehört auch Gold und Silber. Also sobald man diese Sachen vorfindet, dann muss man dafür 2,5%, man sagt auf Arabisch das Viertel von einem Zehntel, was das gleiche ist, abgeben, wenn man natürlich den Nisab erreicht hat. Also wenn man so viel erreicht hat, dass man dafür Zakat zahlen muss. Der Nisab für Gold und Silber, den werden wir inshallah im folgenden Unterkapitel behandeln und erwähnen. Aber ebenso für Ifmit. Ifmit ist eine bestimmte Art von unter anderem Schmuck oder eine Art Schmuck für das Auge, was die Augenlider oder diese Haare, die am Auge sind, verschönert und noch einschwärzt. Und es ist auch eine Sache, die das Auge reinigt, gut fürs Auge ist. Dafür müsste man auch. Oder auch für etwas, auf Arabisch nennt man Zarnich. Und auf Deutsch habe ich dafür ein Wort gefunden, das heißt Arsenik. Arsenik. Und da heißt es in Wikipedia, dass das kommt, wenn es als Arsen, das Arsen kommt meist in Sulfiden vor, ist eine Art Halbmetall. Und wenn man das verbrennt an der Luft, entsteht ein Pulver, Arsentrioxid. Und dieses Pulver, daraus macht man bestimmte Giftstoffe gegen Nagetiere oder gegen Insekten. Und man benutzt es auch zum Konservieren von Fellen und von Häuten und auch gegen bestimmte Blutkrankheiten. Allerdings ist es krebserregend. Wie dem auch sei, auch dafür müsste man dann seinen Anteil abgeben. Ebenso für Schwefel, ebenso für Salz und ebenso für Erdöl, was man vorfindet. All dies, dafür müsste man 2,5% abgeben, wenn der Wert dessen den Nisab erreicht hat, entweder von Gold oder von Silber. Den Nisab erreicht hat, entweder von Gold oder von Silber. Na. Und ebenso muss man Zakat bezahlen für Rikaz. Rikaz ist ein Fachwort auf Arabisch oder im Fiqh, deswegen kann ich das schlecht übersetzen. Es sind aber allerdings, es sind diejenigen Vermögen, die von den Kuffar, die man von den Kuffar unter der Erde wiederfindet. Also wenn irgendwie Bodenschätze, Schatztruhen oder Gold oder Silber oder ähnliches vorgefunden wird, was den Kuffar gehört hat, dann nennt man das Rikaz. Und meistens aus der, aus, also oder meistens eben aus der Zeit der Dschahiliyyah, denn es ist ja auf dem islamischen Boden dann. Und man muss dafür ein Fünftel abgeben, egal ob es wenig oder ob es viel ist. Es gibt also dafür keinen Nisab. Es gibt keine Mindestanzahl an Mindestmenge, die man vorfinden muss, dass man dafür dann Zakat bezahlen muss. Aufgrund der Aussage des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khums. Das heißt, und in Bezug auf Rikaz muss man ein Fünftel abgeben. Und der Hadith ist muttafaqun alayh. Wir haben gesagt, muttafaqun alayh heißt was? Muttafaqun alayh heißt. Also, das bei Bukhari und bei Muslim ist der Hadith. Muttafaqun alayhi heißt der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ja. Und wenn es allerdings nicht aus der Zeit der Jahiliyyah stammt, dann nennt man das auf Arabisch Luqatah. Luqatah, das wird inshallah viel, viel später in Kapitel Al-Mu'amalat behandelt. Und wenn man es allerdings findet auf einem Grundstück einer anderen Person, dann gehört es der anderen Person, nicht einem selbst. Wie weiß man, dass es zu den Vermögen der Kuffar gehört? Meistens, weil dort irgendwie Anzeichen drauf sind, dass es den Kuffar gehört. Zum Beispiel Namen von ihren Königen oder ihren Regierenden oder dass da irgendwie Kreuze drauf gemalt sind oder ähnliches. Und man muss einfach dann ein Fünftel abgeben und das meiste darf man dann für sich behalten. Alhamdulillah. Na, und wenn man zum Beispiel Vermögen vorfindet, auf dem Anzeichen drauf sind, dass es den Muslimen gehört, oder dass man überhaupt kein Anzeichen vorfindet, dann zählt das als Luqata, wie wir inshallah in Zukunft mal besprechen werden. Und diese Rikaz oder diesen Zakat, den man für Rikaz bezahlt, gibt man folgenden Kategorien von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, und zwar die gleichen, wie man für Al-Fayy abgibt, und zwar für die Kriegsbeute, die ohne Kampf genommen worden ist. Fayy ist diese Kriegsbeute, die man einnimmt im Dschihad, ohne gekämpft zu haben, weil zum Beispiel der Feind geflüchtet ist oder ähnliches. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran auf der Seite 546 im 7. Vers in Surat Al-Hashr, Surah 59, was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah seinem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges. Das sind die Menschen, die Zakat verdienen, wenn es aus Rika stammt. Zusammengefasst ist jetzt klar geworden, dass diejenigen Dinge, die man aus der Erde von Allah subhanahu wa ta'ala erhält, in vier Kategorien eingeteilt werden können. Einmal Al-Hubub wa Thimar, alle Kornarten und Früchte. Die zweite Art sind die Ma'adin, das heißt diejenigen Bodenschätze. Die dritte Art ist der Honig, über den haben wir geredet, ob es die zwei Ansichten unter den Ulama erwähnt. Und die vierte Art ist Rikaz, das heißt diejenigen Bodenschätze, die man aus der Zeit der Jahiliyyah vorfindet und die den Kuffar gehören. Und alle diese Dinge gehört oder sind inbegriffen in dem Vers, den wir erwähnt haben von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ausgeben sollen von dem, was wir erworben haben. Oder in dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, dass wir den Pflichtanteil abgeben sollen und gebt den Pflichtanteil ab an dem Tag, an dem ihr erntet. An dem Tag, an dem ihr erntet. Und es ist auch klar geworden, dass in Bezug auf das Korn und die Früchte nur Zakat gegeben werden muss, wenn man es so misst, wie wir es erwähnt haben, in Form von Keil, auf Arabisch Keil nennt man das. Was also nicht in Form von Keil gemessen wird, dafür muss man keinen Zakat bezahlen. Wie zum Beispiel Äpfel, Pfirsiche, Pflaumen, Quitten, Granatäpfel und alle anderen Gemüsesorten oder Radieschen oder Knoblauch oder Zwiebel oder Karotten oder Wassermelonen oder Gurken oder Auberginen oder ähnliches. Aufgrund der Aussage des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, laysa fil khadrawati sadaqa. In Bezug auf das Gemüse gibt es keine Sadaqa. Gibt es also keinen Zakat, das ist damit gemeint. Der Hadith ist bei Tirmidhi und Ad-Darqutni und es sahih. Und er sagte auch, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa. Also wenn die Menge noch nicht 5 Awsaq erreicht hat oder Awsuq, dann gibt es dafür keine Sadaqa, keinen Zakat. Und dass es eben keine Pflicht ist, sind die Beweise, die wir gerade eben vorgelesen haben, und auch, dass die Khulafa al-Rashidun, die rechtgeleiteten Khulafa nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sowas niemals zur Pflicht gemacht haben und niemals den Bauern oder Landwirten auferlegt haben. Und so ist es die Sunna, dass man diese Sachen unterlässt. Und selbstverständlich bei diesen Sachen, die wir gerade erwähnt haben, die verschiedenen Gemüsesorten und ähnliches, zahlt man kein Zakat für die Sache selbst. Allerdings, wenn jemand damit Handel treibt, muss man dafür Zakat bezahlen. Und dann fällt das in die Kategorie von der Ware. Dann fällt das in die Kategorie von Ware, die man hat. Bada'i'. Das wäre was anderes. Allerdings muss man nicht für die Früchte selbst Zakat bezahlen. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira.